Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Was bei den Oscars, bei der Academy gut ankommt, ist nicht unbedingt das, was auch bei Filmkritikern gut angekommen ist. Ich habe jedenfalls keine guten Worte in Erinnerung einer Kollegin über Florian Henkel von Donnersmarcks Werk ohne Autor. Was deutsche Filme und die Oscars betrifft, könnte man allerdings auch sagen, ein gutes Rezept ist, mach mal was mit Nazis und am besten was mit Nazis und DDR zusammen. Und ja, von Donnersmarck scheint ein Rezeptfilmer zu sein. Drei Filme hat er gemacht, drei große, zwei davon quasi für den Oscar konzipiert. Die Oscar-Nominierungen sind komplett und dazu zählt natürlich viel mehr als dieser der Auslands-Oscar. Nicole Markwald kennt sie alle. Netflix hat es geschafft. Roma. Gabriela Rodriguez und Alfonso Cuarón, Producers. Roma ist für die Königskategorie Bester Film nominiert. Es ist das erste Mal, dass der Streamingdienst eine Chance auf den begehrten Filmpreis hat. Roma ist ein ungewöhnlicher Film. Der Schwarz-Weiß-Streifen aus Mexiko erzählt die Geschichte des indigenen Hausmädchens Cleo, das in den 70er Jahren für eine weiße Familie der Mittelschicht in Mexiko-Stadt arbeitet. Der Film kommt fast ganz ohne Musik aus. Alfonso Cuarón ist nicht nur als bester Regisseur nominiert, sondern auch für die beste Kameraarbeit. Weil sein auserwählter Kameramann Terminschwierigkeiten hatte, erledigte er den Job gleich mit. Außerdem bekamen Hauptdarstellerin Yalitza Aparicio und Nebendarstellerin Marina de Tavira jeweils eine Nominierung. Insgesamt erhielt Roma 10 Nominierungen, genauso viele wie der Historienfilm The Favourite, Intrigen und Irrsinn, der von drei Schauspielerinnen getragen wird. Emma Stone, Rachel Weisz und Olivia Colman. Alle drei sind für einen Oscar nominiert. Wir laufen mit den Hummern um die Wette und dann verspeisen wir sie. Ja! Gibt es Kuchen? Schießen wir etwas nieder. Ich sollte euch nackt auspeitschen. Ich warte. Noch ein Novum könnte die 91. Oscarverleihung bringen. Zum ersten Mal hat ein Superheldenfilm die Chance, als bester Film des Jahres ausgezeichnet zu werden. Black Panther war anders als so oft bei Oscar-nominierten Filmen extrem erfolgreich an der Kinokasse und spielte weltweit über 1 Milliarde Dollar ein. 7 Oscar-Nominierungen gab es für Black Panther, hauptsächlich in den technischen Kategorien. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Eine neue Weltordnung. Ich brenne alles nieder. 8 Nominierungen erhielt die Politiksatire Weiß, der zweite Mann über den ehemaligen mächtigen Vizepräsidenten Dick Cheney, wie auch der Musikfilm A Star is Born mit Bradley Cooper und Lady Gaga. Sie wurde auch für ihren Song Shallow nominiert. Dafür gewann Lady Gaga Anfang des Jahres bereits einen Golden Globe. Für Deutschland wird es eine spannende Oscar-Nacht am 24. Februar. Der deutsche Beitrag Werk ohne Autor von Florian Henkel von Donnersmarck ist für 2 Oscars nominiert worden. Never look away, Germany. Der Film kam in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film unter die letzten 5. Außerdem wurde Kameramann Caleb Deschanel für seine Kameraarbeit mit einer Nominierung bedacht. Ich bin schwanger. Es ist nicht die Erbmasse, die ich unseren Nachkommen wünsche. Wir müssen es unterbinden. Ein Arzt soll doch heilen. Er soll doch heilen. Für Donnersmarck ist es die 2. Oscar-Chance. 2007 holte er mit dem Stasi-Drama Das Leben der Anderen den Auslands-Oscar. In diesem Jahr tritt er unter anderem an gegen Cold War aus Polen und Roma aus Mexiko. Nicole Markwald über Oscar-Nominierungen, ja, die von Donnersmarck quasi den 2. bringen könnten, ansonsten aber dafür sorgen könnten, dass es, wie gehört, einige zum ersten Mal Momente gibt.